Wait until the person visits you. Warte, bis die Person dich besucht. And I do not tell you anything else. Und ich sage dir nichts weiter. So you wait Monday. So wartest du am Montag. All day long you wait. Den ganzen Tag lang wartest That's du. What they had to do. Genau, das mussten sie tun. They couldn't go anywhere. Sie konnten nirgends hingehen. Monday night you go to bed, you think, oh well, they didn't come. Montagabend gehst du ins Bett, niemand ist gekommen. You wait Tuesday. Du wartest am Dienstag. They're gonna come, because Reinhard said they're gonna come. Sie werden kommen. Reinhard hat gesagt, dass sie kommen werden. Tuesday you go to bed at night, they didn't come. Dienstag gehst du abends ins Bett, sie sind nicht gekommen. Now, you can't call me. Nun, du kannst mich nicht anrufen. They couldn't call Jesus. Jesus was gone. Sie konnten Jesus nicht anrufen, denn Jesus war weg. Wednesday, the Holy Spirit doesn't come. Mittwoch, der Heilige Geist ist nicht gekommen. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. A whole week is gone. Eine ganze Woche ist vorbei. Would you continue to wait? Würdest du weiter warten? Think about this. Denk darüber nach. Die meisten mögen gedacht haben, offensichtlich ist etwas schief gelaufen, sie werden nicht kommen. They had no idea if they had to wait one day, one week or 10 years. Sie hatten keine Ahnung, ob sie einen Tag, eine Woche oder 10 Jahre warten mussten. They had to wait. Sie mussten warten. And I've asked myself the question many times. I wonder why Jesus did it that way. Ich frage mich oft, warum hat Jesus das wohl so gemacht? Now I understand that the Bible doesn't tell us why. Die Bibel verrät uns nicht, warum. And if the Bible doesn't tell us why, und wenn die Bibel uns nicht sagt, warum, I'm free to believe what I want to. Bin ich frei zu glauben, was ich will. Right? Oder? Unless Jesus said you can't believe that. Es sei denn, Jesus sagt, du darfst das nicht glauben. I tell you what I believe. Ich sage dir, was ich glaube. I've come to this conclusion from studying about the nature of the Holy Spirit. Ich kam zur Schlussfolgerung, nachdem ich mich mit dem Heiligen Geist beschäftigt habe. The Holy Spirit, he really wants to be desired. Der Heilige Geist will wirklich begehrt werden. It is in his character, in his nature, that he wants to be wanted. Es ist in seinem Charakter, dass er begehrt werden will. Can you imagine if Jesus says you cannot do anything until this experience with the Holy Spirit. Stell dir vor, Jesus sagt, du kannst nichts tun, bis du diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht hast. You're desperate to go out there and preach because Jesus told you that's your mission. Und du willst unbedingt hinausgehen und predigen, weil Jesus gesagt hat, dass dies deine Aufgabe ist. Was passiert? You're going to get really desperate for the Holy Spirit to come into your life. Du wartest verzweifelt, sehnlichst darauf, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt. I wonder if Jesus wanted to create this expectancy and desperation in the heart. Ich frage mich, ob Jesus diese Erwartung und Sehnsucht in ihren Herzen wecken wollte. So obviously every single Christian has the Holy Spirit internally. Offensichtlich hat jeder einzelne Christ den Heiligen Geist in sich. But there has to come this second experience, the baptism of the Holy Spirit. Aber diese zweite Erfahrung, die Taufe im Heiligen Geist, muss erst noch gemacht werden. Now, how long should people wait until they get baptized in the Holy Spirit? Wie lange sollen die Menschen warten, bis sie die Taufe im Heiligen Geist erhalten? Well, look, schau. You cannot take the experience in Acts as a pattern. Du kannst die Erfahrung der Apostelgeschichte nicht als Muster nehmen. You do not find this anywhere else in the Bible. Weil du das nirgendwo sonst in der Bibel findest. This was only a specific time for a group of specific people, the 11 apostles. Es war nur zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die Apostel. That's the other people that were there, because there were 120. Und die anderen Menschen, die dabei waren, denn es waren 120. So it was for these people. Es galt also nur für diese Menschen. You study the Acts of the Apostles specially, wenn du die Apostelgeschichte genau studierst, then the pattern was, war das Muster wie folgt. You repent from your sin, du bereust deine Sünden. You believe in Jesus Christ, du glaubst an Jesus Christus. You baptize in water, du lässt dich im Wasser taufen. Instantly you shall also be baptized with the Holy Spirit. Und gleich darauf solltest du auch mit dem Heiligen Geist getauft werden. I do not see any waiting period anymore after Acts. Ich sehe also keine Wartezeit mehr nach der Apostelgeschichte. It's very interesting. Es ist sehr interessant. Because what happened in Acts? Denn was passierte in der Apostelgeschichte? Jesus sagte, ich gehe zum Vater und wenn ich gehe, wird der Heilige Geist zu euch gesandt werden. And he was sent, so he doesn't have to be sent anymore ever. Er wurde gesandt, deshalb muss er nicht mehr gesandt werden. Now he has to be received by faith. Jetzt muss er durch den Glauben empfangen werden. Big difference if God still has to send him or if we grab hold of something. Ein großer Unterschied, ob Gott ihn noch senden muss oder ob wir ihn empfangen. You know, I've been thinking about this. Über Folgendes habe ich nachgedacht. When I was dead and when I was in heaven, als ich tot war und im Himmel war, I of course saw Jesus and interacted a lot with him. Habe ich natürlich Jesus gesehen und viel mit ihm interagiert. I also saw God the Father sitting on his throne, although I did not go right up to him and had a conversation with him. Ich sah auch Gott den Vater Vater auf seinem Thron sitzen, obwohl ich nicht direkt zu ihm ging und mich nicht mit ihm unterhielt. Ich sah ihn jedoch aus der Ferne. Aber ich hatte den Heiligen Geist im Himmel überhaupt nicht wahrgenommen. Ich begann darüber nachzudenken. Einige Menschen, die starben und im Himmel waren, mag sein, dass es so etwas gibt, aber ich habe noch keinen Menschen gefunden, der den Heiligen Geist im Himmel gesehen hat. Ich fragte mich, warum? Weil der Heilige Geist nicht im Himmel ist, sondern auf der Erde. Er ist hier bei uns und hilft uns, unsere Arbeit zu tun. Die Bibel ist meines Erachtens sehr klar, dass wir alle zwei Erfahrungen brauchen. Der Heilige Geist ist in uns, er führt, leitet und lehrt uns. Externally, he closes us with power. Äußerlich umhüllt er uns mit Kraft. And this is what Jesus said in Acts chapter 1, verse 8. Das sagt Jesus in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Wait until the Holy Spirit comes upon you and you shall receive power. Wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr Kraft empfangen. Power to be my witnesses. Kraft, um meine Zeugen zu sein. Now, the word witnesses in the original Greek, it can also mean martyr. Das Wort Zeugen im griechischen Original kann auch Märtyrer bedeuten. And the word power means dynamis. Und das Wort Kraft bedeutet Dynamis. So it's very interesting that dynamis is this explosive power that we get the word dynamite from. Es ist sehr interessant, dass Dynamis die explosive Kraft bedeutet, von der wir das Wort Dynamit haben. Zeugen zu sein bedeutet, dass wir so stark sind, dass wir bereit sind, für das, wovon wir Zeugnis ablegen, zu sterben. And look, that happened. Genau das geschah. Peter, who was so afraid to die, that he even denied Jesus three times. Petrus hatte solche Angst vor dem Tod, dass er Jesus sogar dreimal verleugnete. And the Book of Acts, when everybody says, these are drunk, they are crazy. In der Apostelgeschichte, als alle sagen, die sind betrunken, die sind verrückt. Who stood up with boldness? Wer stand mutig auf? Peter. Petrus. Suddenly he had the power to be a witness. Plötzlich hat er die Kraft, ein Zeuge zu sein. When we look a little bit later in Acts 3 and also in Acts 5. Wenn wir ein wenig später in Apostelgeschichte Kapitel 3 und Kapitel 5 schauen. That is the first martyr. Und in Kapitel 6, wo Stephanus als erster Märtyrer stirbt. We will see the same trademark. There was a power to be a witness upon the apostles. Werden wir das gleiche Markenzeichen sehen? Die Apostel hatten die Kraft, Zeugen zu sein. Peter now rejoiced that he was worthy to suffer for Jesus before he ran away. Petrus freute sich nun, dass er würdig war, für Jesus zu leiden. Vorher ist er davongelaufen. So what happened? Was war geschehen? What happened is he was baptized in the Holy Spirit. Er wurde mit dem Heiligen Geist getauft. Do you know what I find really interesting? Ich finde es wirklich interessant. That the only thing the disciples expected is power to witness. They did not expect to speak in tongues or fire upon their head. Dass die Jünger nur die Kraft erwarteten, um Zeugnis zu geben. Sie erwarteten nicht, dass sie in Sprachen reden oder Feuer auf ihren Köpfen sehen würden. I believe in speaking in tongues. Ich glaube an die Sprachenrede. I practice speaking in tongues. Ich praktiziere das Sprachenreden. It's an important thing to do. Ich denke, es ist wichtig, das zu tun.